get lost. Let's get lost. It's inexplicable, irrefutable. Now it's begun. Ooh, it's irreversible. Non-negotiable. The only one. Let's get lost. Let's get lost. Let's get lost. Let's get lost. Willkommen und Abschied ging's los. Willkommen heiße ich euch zu Guitar X, die Pretenders zusammen mit Neil Tennant von den Pet Shop Boys. 2017 ist ein Jahr für die Dutch Onkels. Big Balloon und Oh Yeah sind zwei große Hits. Jetzt remixen sie sie Duncan, Like You Do. Jetzt neu auf Radio Marabu. Sie danken im Remix der Dutch Onkels, Like You Do, auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Die Future Islands jetzt mit Run. Die beste neue Musik, nur zuerst gehört auf Radio Marabu. Diese 80er Jahre drin, die Future Islands mit Run. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Bender und Schillinger aus Mainz sind deutschlandweit auf Tournee. Im Interview in der nächsten halben Stunde, dann gibt es den Klassik-Tipp und Broken Art mit Bernd Brecht. Europa 24 auf Kurzwelle 6150 mit Radio Marabu schreibt Empfangsberichte. Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Bellen, Deutschland. So gone and get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Smash by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Stash by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time. But here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me. Talk to me, say yeah. Oh, neu auf Radio Marabu. Jetzt. www.radiomarabu.de. Marabu auf Kurzwelle. Interessante Nummer von Joe Goddard von Hot Chip, Home, Zulu. Sehr gute Nummer und hier ist LJ. has become a hold of us. All these freedom words, oh, that we whisper, like the rocking hands of tourists in Verona. I just want to love you in my own language. Well, that smell of sex good like burning wood. The way we're led lay clean. Two dusty girls from Ponzi who left a note on the king. Girls from a place say hi. The road arose at 5 feet per year along England's east coastline. Was this your first time? It's just a button we pressed last night by a campfire. All these three old words, oh, that we whisper, like the rubbing hands of tourists in Verona. I just want to love you. Woche die beste neue Musik zuerst. Das sind LJ mit Free WW auf Radio Marabu. www.radiomarabu.de oder in Polen sagen sie wu. Auf unserer Webseite erfahrt ihr alles über die neue Musik. Woche für Woche ist diese frisch. Auf die Antenne Radio Marabu. Kleine weiße Friedenstaube. Was? Die gibt's noch? Ja, am Kiosk. Tageszeitung Junge Welt. Zeitung gegen Krieg. Tolle Platten aus zweiter Hand im Rhein-Main-Gebiet? Die gibt es im Nummer 2 Frankfurt-Sachsenhausen. Rock, Soul, Indie, Oldies, perfekt sortiert zu fairen Preisen. Riesige Auswahl, viel Vinyl, tolle Raritäten. Nummer 2 steht für Musik in Frankfurt am Main. Tageszeitung Junge Welt. Ja, die gibt's noch. Am Kiosk. Hi, I'm Johnny Flynn and you're listening to Marcel on Radio Marabu. Walking in my morning, in the morning, let me tell you of the ashes in the grave. Sun is risen for dawning, and the dawning, let me lift my heart and free my song from pain. To the song, to the song of wandering lingers. People talk of rain, now full of pain, now in the swing of all the people at the gate. Call of merry folks, now in the woods, bow down to Cypress in the hazel wood and wave. For the song, for the song of wandering lingers. To step amidst the ferns, who gently learn to whisper solitude to sunlight through the brain. Seen your name writ through the clothes, knit pulses swelling in the fire I made last night. With a song, with a song, the wandering lingers.

immer nur frei, wenn ich einen Koffer packe. Was ich auch tue, etwas in mir will weiter. Kennt den Weg raus über die Feuerleiter. Ich lieb diese Welt, kann mich nicht von ihr trennen, um dann irgendwo verrostet rumzuhängen. Ich sag lieber goodbye zu tausend Dingen. Sie halten mich auf, ich wollte immer nur sehen. Ich wollte immer nur sehen. Ich wollte immer nur sehen. Klingen bin wie ein Vogel im Flug. War immer glücklich mit nichts. Glücklich mit nichts. War immer glücklich mit nichts. Mit nichts. Glücklich mit nichts. Ich war nicht schlau, wenn ich schlau sein sollte, immer schon fort, wenn der Rubel rollte. Ich reiße mich auf, zeige meine Zähne, will alles spüren, was ich erzähle. Ich brauch keinen Stolz, um zu gewinnen, und keine Medaille. Ich wollte immer nur sehen. Ich wollte immer nur sehen. Ich wollte immer nur sehen. Musik und sei es die Trommel in meiner Brust, denn die steht nie still. Und Melodien sind die Geschichten, die ich erlebe, so fang ich an zu dichten. Ich find ein Klavier oder eine Gitarre, spiel den Akkord, über den ich falle. Hör einfach zu, kann nichts erzwingen, lass es geschehen, ich wollte immer nur singen. Ich bin Conny Kanik und ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 6150. Was will ich, was nicht? sich auf Radio Marabu selbst ansagend Max Prosa und Conny Karnik aus Leipzig, leise Musik aus Deutschlands Osten. Am Radio Marabu Telefon aus Mainz, Bender und Schillinger. Stellt euch mal vor. Jo, hi, wir sind Bender und Schillinger, das sind Linda und Chris. Hi. Und wir kommen aus Mainz. Wie ist eure Karriere bislang verlaufen? Gut, gut. Schritt für Schritt, so macht das Sinn. Wir haben mit 2 Gitarren angefangen, haben dann ganz, ganz viele Instrumente angehäuft und verbringen mittlerweile die meiste Zeit im Proberaum, um dann möglichst oft auf Tour zu sein. Euer aktuelles Album ist über Crowdfunding finanziert worden. Wie muss man sich das vorstellen? Die Idee ist eigentlich, dass sozusagen man eine Fanbase aktiviert, die Geld zur Verfügung stellt für zum Beispiel die neue CD im Vorhinein sozusagen. Und wenn das Projekt dann erfolgreich abgeschlossen ist, dann bekommen diejenigen, die eben mitgemacht haben, quasi dieses Dankeschön in Form von einer CD oder Wohnzimmerkonzert, dann nachträglich sozusagen eine Vorfinanzierung, falls man nicht genügend Geld am Anfang bereit hat. Was gibt es auf der CD zu hören? Unsere Musik. Ja, das habe ich mir gedacht, aber so ein bisschen ins Detail. Ein bisschen ins Detail, genau. Ich wollte eine bunte Mischung aus verschiedensten Stilen, aber immer handgemacht, einen großen akustischen Anteil und als roten Faden gibt es unseren zweistimmigen Gesang. Etwas, was euch auszeichnet, ist, auf der Bühne befinden sich unglaublich viele Instrumente. Was bietet ihr euren Fans live? Also wir haben im Gepäck ein ganz großes Xylophon, das nennt sich Marimba. Das macht einen sehr schönen, warmen Klang. Das haben wir bei ein paar Stücken dabei. Außerdem haben wir ein volles Schlagzeug dabei. Und Chris spielt noch Orgel mit dem Fuß und manchmal mit der Hand und natürlich die obligatorische Gitarre, die ist auch immer dabei. Bender und Schillinger aus Mainz. Wir hören gleich eure Single, da gibt es ein raffiniertes Video. Wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen? Oh, das ging zusammen mit einem guten Freund von uns, der unter dem Namen von Schlechten Eltern, das ist eine Produktionsfirma, mit dem wir zusammen das Video gemacht haben. Und Mountains and Valleys beschreibt so ein bisschen diese Berg- und Talfahrt im Leben, diesen Mix, bunten Mix aus verschiedensten Emotionen. Und den haben wir probiert, in dieser Fotobox praktisch so ein bisschen zu visualisieren. Ich würde sagen, es ist gelungen. Wir hören die Single jetzt. Was sind die nächsten Pläne? Ihr seid auf Tour? Genau, unsere Tour startet morgen am Dienstag, den 14. März. Da spielen wir 4 Termine, dann sind wir im März nochmal unterwegs, unter anderem in Frankfurt. Und im April geht es dann 2 Wochen lang auf Tour durch den Süden und den Norden von Deutschland. Man kann ja einfach mal bei uns auf der Homepage gucken unter www.bender-und-schillinger.de oder bei Facebook sind wir auch vertreten, da sind alle Termine zu finden. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Lust habt und vorbeikommt und unsere Musik anhört. Ich werde das Ganze dann auch auf Radio Marabu verlinken, weil ich habe euch gerade mein Gefällt mir gegeben, weil das gefällt mir. Mountains and Valleys, hier sind Bender und Schillinger. Danke euch. Danke dir. I see mountains and valleys. Right now. can hear you call my name. Bender und Schillinger und eine Sinfonie aus der neuen Welt jetzt. Der Klassik-Tipp mit meiner Kollegin Julia Reinhardt aus Köln. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Im Fokus Antonin Dvorak, Sinfonie Nummer 9 und zwei slawische Tänze. Bei Pentaton im Vertrieb von Naxos, am 3. März 2017 erschienen. Die 9. Sinfonie in E-Moll, Opus 95, des böhmischen Komponisten Antonín Dvořák, trägt den Namen aus der neuen Welt, da sie von Dvořáks dreijährigem Amerika-Aufenthalt inspiriert wurde. Als Antonín Dvořák 1892 nach Amerika kam, um dort Direktor des National Conservatory of Music of America zu werden, war er bereits weltbekannt, vor allem durch seine früheren Sinfonien oder auch die slawischen Tänze. So verwundert es nicht, dass Janet Thurber, die Frau eines wohlhabenden Kaufmanns, Dvorak diesen lukrativen und prestigeträchtigen Posten anbot. 1884 gründete Mrs. Thurber in Manhattan dieses Konservatorium. Die musikbegeisterte Dame wollte ihrer Schule mit einem berühmten Lehrer zum Durchbruch verhelfen. So bot sie Dvorak den finanziell und künstlerisch verlockenden Zweijahresvertrag bei jährlich achtmonatiger Tätigkeit als Kompositionslehrer und Orchesterdirigent an. Dvořák erschuf mit der 9. Sinfonie in E-Moll sein sicherlich bekanntestes und beliebtestes symphonisches Werk. Die Uraufführung spielten am 16. Dezember 1893 die New Yorker Philharmoniker in der Carnegie Hall in New York. Dvořák sagte über das Konzert, die Zeitungen sagen, noch nie hatte ein Komponist einen solchen Triumph. Die Leute applaudierten so viel, dass ich aus der Loge wie ein König mich bedanken musste. Die Sinfonie wurde allerorten gefeiert und schnell zum größten Erfolg des Komponisten in dessen Laufbahn. Die Sinfonie aus der Neuen Welt ist heute das bekannteste Werk Dvořáks und gehört zu den meistgespielten Sinfonien weltweit. Sie entstand auf der Höhe der Meisterschaft des Komponisten und stellt dessen letzten Gipfelpunkt in seinem sinfonischen Schaffen dar. Der Sinfoniker Dvořák hatte über seine 8 zuvor entstandenen Sinfonien den Weg zur Perfektion und persönlichen Vollendung der sinfonischen Form bestritten und erreichte mit der 9. Sinfonie seine größte Meisterschaft. Dvořák schrieb und plante nach diesem Höhepunkt keine weitere Sinfonie mehr. Er begab sich 1895 nach Europa zurück. Wir dürfen dieses wundervolle Stück dank Pentaton nun in einer neuen Einspielung durch die Houston Symphony unter Andrés Orozco Estrada erleben. Die unnachahmlich schönen Melodien gehen einem kaum mehr aus dem Kopf. Und so hören wir aus der 9. Sinfonie den 4. Satz, das Allegro con fuoco. Thank you. Danke, Julia Reinhardt. Und am Ende dieser Ausgabe von Gitter X machen wir einen großen Sprung von Köln nach Wroclaw. Dort lebt der Broken Art Künstler Bernd Brecht. Er hat zwei aktuelle Stücke veröffentlicht. Den einen gab es in der vergangenen Woche. In dieser Woche gibt es morgen mehr. Aufgenommen in einer Kirche in Wroclaw. Bernd Brecht auf Radio Marabu.